ist da drin und krumm ist alle. All die Kinder sind befreit. Deshalb knistert dieses Kaktus-Eis nicht mehr so schön wie einst. Besten Dank Donald Trump noch einen auf die schöne Zeit im Himmel nah. Weil es das Heck des Schiffes in die Höhe reißt. Und die Band spielt bis zum Schluss mit Mundschutz, wenn sie muss. Mehr Salz legt sich auf die Lippen vor dem allerletzten Kuss. Ich bräuchte mal so ein bisschen frische Luft, haben sie gesagt. Jetzt sind die Rettungsboote voll, jetzt regelt nicht mal mehr der Mars. Doch vom Grund des Marianengrabens steigen Blasen auf. Glaub mal, ich hab Lunge, bisschen Wasser macht da gar nichts aus. Ist bloß ein etwas größerer Kaninchenbau hier unten. Und ich mach es mir bequem, nicht zu sehen, doch nicht verschwunden. Frequenzen werden verfremdet, Samples werden zerhackstückelt, abgründet, holt sich auf. Frag mich, was ich mache, ich steife hauptberuflich Sandboden. Frag mich und dann heul doch hauptberuflich über Antworten. Szenen des Verfalls, es steht dir bis zum Hals. Auch deine Seele ist schon ewig und drei Tage mehr als reif. Und er kommt, um sie zu pflücken, er kommt, um dich zu ficken. An einen hat ein jeder abzudrücken. Kannst du Ludwig Sonnenkönig sein oder Gott weiß wer? Auch wenn's von unten aussieht, als ob oben alles frei wär. Leider, ich bin auch nur herausragend wie ein Eisberg. Ist mir Schnuppe, ob so ein Dampfer kollidiert oder vorbeifährt. Und Schnuppe, welches einäugige Arsch unter all den blinden Passagieren König ist, mal beiläufig gesagt. Ich glaube, wir sind schon zu lange hier drin. Ich habe so ein merkwürdiges Gefühl. Ich glaube, wir sollten nach draußen gehen.